Kundgabe 1021. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.07.1939. Zweisamkeit in Liebe. Leichter Erdenweg. Der weiteste Weg auf Erden ist nicht beschwerlich zu gehen, so ihn der Mensch nicht allein zurücklegen braucht. Denn alles Leid und alle Sorge trägt sich besser zu zweien. Ein einsamer Wanderer trägt alle Last und Mühe allein. Er hat kein liebendes Herz, dem er sich mitteilen kann. Niemanden, der ihn aufrichtet, so er zusammenzubrechen droht. Und niemanden, dem er wiederum Mut zusprechen kann und ihm Halt sein in schwerer Stunde. Und es ist dies auch das Los vieler Erdenwanderer, dass sie stets und ständig allein gehen, obgleich sie von vielen Menschen umgeben sind. Sie schließen sich ab von der Welt und weisen allen Zuspruch und alle tätige Hilfe zurück. Und so müssen sie einen beschwerlichen, überaus langen Weg gehen auf Erden, in steter Einsamkeit. Das Naturgesetz bindet die Menschen zusammen. Das Naturgesetz fordert Zweisamkeit. Ist sie doch die Grundlage zum Bestehen der Schöpfung und ihrer Lebewesen. Alles im Menschen drängt nach dem zweiten Ich. Es spürt der Mensch naturmäßig in sich den Trieb zur Verbindung mit einem wesensgleichen Menschen. Es wohnet in eines jeden Menschen Herz die Liebe, die sich äußern will, diesem anderen gegenüber. Und es ist daher die Verbindung von Mann und Frau unumstößliches Gesetz. Vom Willen des göttlichen Vaters selbst angeordnet. Allen Verbindungen soll aber auch die tiefe Liebe zugrunde liegen. Es soll ein jeder aus tiefstem Herzensgrund bestrebt sein, dem anderen zu dienen, ihm alles Liebe anzutun und eine Gemeinschaft zu gründen, die ganz dem göttlichen Willen entspricht. So wird auch auf einer solchen Verbindung der Segen Gottes ruhen. Es werden beide den Weg durch das Erdenleben leichter gehen, weil die Liebe zueinander alles Schwere tragen hilft. Und diese Liebe ja auch die Gewähr dessen ist, dass der Vater gleichfalls gegenwärtig ist. Wo reine Liebe zwei Menschen verbindet. Denn es wird dort das Wirken der ewigen Gottheit spürbar sein. Es wird die reine Liebe die Menschen veredeln und ihren Blick nach oben wenden. Sie werden Gott, den Herrn, erkennen, Kraft der in ihnen wirkenden Liebe, die doch göttlich ist, und sie werden aus dieser Erkenntnis die Kraft schöpfen, alles Schwere im Leben zu überwinden. Sie gehen gleichsam mit Gott. Sie sind in seliger Zweisamkeit inne geworden, dass da, wo die Liebe ist, auch Gott sein muss. Und diese Erkenntnis ist beseligend, weiß sich doch der Mensch dann geborgen in treuer Vaterhut. Amen.